Bismillah. Bismillah. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Das islamische Rechtsurteil über ein Gebet, das irrtümlich nicht in Richtung der Kaaba gebetet wurde. Wenn man nicht in Richtung der Kaaba gebetet hat, aufgrund von Wolken, welche die Sonne bedecken und somit das Bestimmen der Richtung verhindern, oder aus anderen Gründen und man sich vorher bemüht hatte, die richtige Richtung herauszufinden, so ist das Gebet gültig und man braucht es nicht zu wiederholen, wenn sich später herausstellt, dass es doch die falsche Richtung war. Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslima kathira. Wichtig an dieser Stelle ist zu betonen, die Person hat sich Mühe gegeben, die richtige Richtung herauszufinden, konnte sie aber nicht herausfinden. Deswegen, wenn wir praktisch diese Sache umsetzen, gibt es für uns hier sehr wenige Fälle, in denen das der Fall ist. Denn, also ich rede jetzt hier von uns Geschwistern hier in Deutschland. Denn entweder man befindet sich an einem Ort, an dem Muslime sind. Dann fragt man die Muslime. Oder es gibt eine Moschee in der Nähe. Dann geht man zur Moschee. Oder man fragt auch die Nicht-Muslime nach der Himmelsrichtung. Weil wenn du weißt, dass in Deutschland die Qibla etwa Südosten ist, dann reicht es zu wissen, wo die Sonne aufgeht oder die Sonne untergeht. Und du kannst selbst abschätzen, wo die Qibla ist. Oder man hat seinen Kompass. Oder man hat sein Handy, heutzutage sein Smartphone, und kann herausfinden, wo die richtige Qibla ist. Das heißt, die Möglichkeiten, dass es andere Leute sehen, das an den Sternen bei Nacht, können das sehen. Ja, wenn sie wissen, der Nordpolarstern, dann weißt du, das ist der Nord. Südpolarstern, weißt du, das ist der Süd. Ja, so einfach geht das. Das heißt, die Leute sind unterschiedlich. Manche können es an der einen Sache erkennen, andere an der anderen Sache erkennen. Und das ist ein theoretisches Beispiel. Theoretisch gesehen, stell dir vor, du hast nicht gewusst, wo die Qibla ist und du konntest es auch nicht herausfinden. Du hast dir Mühe gegeben, aber es war absolut unmöglich. Das klassische Beispiel, dass du in der Wüste verloren bist und eben keine Möglichkeit hast, jemanden zu fragen und auch dich nicht orientieren kannst und du betest. Oder, zweiter Fall, du hast die Mühe gemacht und bist zu einem Ergebnis gekommen und hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es falsch war. In beiden dieser Fälle, wenn du gebetet hast, ist dein Gebet richtigerweise gültig. Selbst wenn die Gebetszeit noch nicht ausgelaufen ist. Okay? Das sind verschiedene Fälle, die man unterscheidet im Fiqh. Deswegen habe ich extra darauf hingewiesen. Also wir sagen, du hast dir Mühe gegeben und dann hast du es entweder herausgefunden oder auch nicht, hast dann gemäß deinem Ergebnis gehandelt. Selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Gebetsrichtung falsch war, egal ob es innerhalb der Gebetszeit ist oder außerhalb der Gebetszeit ist, dein Gebet ist gültig und du brauchst dein Gebet nicht noch einmal zu wiederholen. Wenn du es innerhalb der Gebetszeit noch einmal sicherheitshalber wiederholst, hast du inshallah etwas Gutes gemacht und nicht etwas Schlechtes gemacht. Kurzer Hinweis, wir haben gesagt, zwei Sachen. Einmal, laut Plan steht jetzt Praxis eigentlich auf dem Plan. Wir tauschen das aber, weil wir bei der Praxis geht es ja um die Gebetstexte. Wir haben noch keine Gebetstexte gemacht, deswegen schieben wir das inshallah. Die zweite Sache ist, weil das vorher erwähnt worden ist mit der Qibla, hat ein Bruder intelligenterweise gefragt, warum habt ihr dann letztendlich die Qibla dann bei euch geändert in der Moschee, wenn beides in Ordnung ist. Das hat einen anderen Grund. Das hat den Grund, barakallahu fikum, das sage ich, weil es geht darum, dass vorher, wenn ihr den Teppich anschaut, der Imam hat hier gebetet, wo ich jetzt ungefähr gerade sitze. Okay? Und wenn ich hier bete, dann aus technischen Gründen brauche ich ein schnurloses Mikrofon. Okay? Das Problem an schnurlosen Mikrofonen ist, dass die Batterie manchmal während dem Gebet ausfällt. Also leer geht. Und dann haben nicht die Männer ein Problem, aber die Frauen. Deswegen mag ich nicht mit schnurlosen Mikrofon beten. Deswegen, wenn wir aber die Qibla genau anpeilen, dann steht der Imam dort, wo ich jetzt immer gebetet habe diesen Tag. Und an dieser Stelle ist normalerweise dieses Mikrofon mit einer Schnur, also Kabel, mit Kabel. Und da passiert es nicht, dass der Strom ausfällt. Deswegen haben wir gesagt, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klatsche, machen die richtige Richtung, also genauer, die Richtung genauer, aber nicht wegen der Richtung, das war nicht das eigentliche. Sondern es ging eigentlich um die Technik eher. Technik eher. Auf Arabisch sagt man nicht zwei Fliegen mit einer Klatsche, sondern zwei Vögel mit einem Stein. Das gleiche Sprichwort. Deswegen, wenn jemand übersetzt ins Deutsche oder umgekehrt, ist die Frage, soll er das Sprichwort so übersetzen, wie es ist? Oder soll er das adäquate Sprichwort im Deutschen suchen? Sorry. Wenn eine vertrauenswürdige Person kommt, während der Muslim gerade betet und ihm die korrekte Gebetsrichtung mitteilt, so muss er sich sofort im Gebet in die Richtung wenden und sein Gebet ist gültig. Das Stehen im Gebet Al-Qiyam. Es ist Pflicht, im Stehen zu beten. Das ist eine Säule des Gebets Rukun, außer für denjenigen, der das Gebet bei Angst oder das Gebet während eines heftigen Gefechtes verrichtet. Ihm ist es erlaubt, auf einem Reittier oder ähnlichem zu beten. Den Kranken, der nicht stehen kann. Er betet im Sitzen, wenn er dazu imstande ist. Falls er das nicht kann, betet er auf der Seite liegen. Na, also erstmal, das Qiyam ist der erste Rukun des Salah. Zweifellos ist der Qiyam ein Rukun des Salah. Das ist ein Bestandteil des Salah und ohne diesen Rukun ist das Gebet ungültig. Es gibt immer, liebe Geschwister, etwas, was man im Arabischen Al-Asl nennt. Al-Asl ist die Grundlage oder die Ausgangslage. Wovon gehen wir grundsätzlich aus? Weil nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, aber beim freiwilligen Gebet, aber beim Nachtgebet, aber beim Angstgebet, aber beim... Ach, das sind Fariyat, das sind, sagt man, Nebensächlichkeiten. Wir gehen jetzt erstmal von dem grundsätzlich aus. Was ist grundsätzlich? Wenn wir vom Salah sprechen, sprechen wir von den fünf Salah, die Allah Azza wa Jal seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam direkt ohne Vermittler mitgeteilt hat in der Himmels- und Nachtreise. Laylat al-Isra und al-Mi'raj. Davon reden wir grundsätzlich. Danach sagen wir die Ausnahmen. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, es ist ein Fard in dem Salah, in dem Salah, in dem Salah, in dem Salah nicht. Nein, wir sagen, erstmal, das Qiyam ist ein Rukun des Salah. Es ist eine Säule des Salah, ein Bestandteil des Salah, ein Fard des Salah. Nenn es, wie du möchtest. Ausnahmen, sagt man auf Deutsch, bestätigen die Regel. Weil sie ja ein paar Ausnahmen sind, sind die jetzt für uns nicht wichtig. Wir wollen nicht durcheinander werden. Wir wollen eine grundsätzliche Sache. Es gibt so und so viele Voraussetzungen, es gibt so und so viele Rukun, es gibt so und so viele Wajibat, es gibt so und so viele Sunnah und das war's. Später gucken wir die einzelnen Gebete an. Okay? Deswegen, deswegen sagen wir korrekterweise, beim Salat al-Khawf und bei allen Gebeten ist das Stehen ein Rucken, aber er entfällt manchmal. Er bleibt immer noch ein Rucken, aber er entfällt aufgrund der Lage. Ich meine jetzt speziell das Gebet bei Angst. Ja, das Gebet bei Angst, wenn ich zum Beispiel Angst habe, gesehen zu werden. Deswegen setze ich mich hin, damit niemand mich sehen kann, weil ich Angst um mein Leben habe oder Angst um mein Vermögen habe oder Angst um meine Würde habe. In diesem Fall, ich bete im Sitzen, weil ich Angst habe, wenn ich gesehen werde, dass mir ein großer Schaden zugefügt wird. Es bleibt immer noch ein Rukun des Salah, aber in diesem Fall entfällt er. Jetzt ist ein Unterschied, ob ich sage, grundsätzlich ist es kein Rukun, oder ob ich sage, es ist ein Rucken, aber er entfällt in die Situation. Weil sobald die Situation vorüber ist, muss ich wieder diesen Rucken ausführen. Also sollte während des Salah meine Angst weggehen, dann bete ich mein Gebet, so wie es vorgeschrieben ist. Dann sagt der Autor, was den Kranken angeht, deswegen geht es natürlich wieder hier auch um das Fard-Salah logischerweise, er betet im Sitzen, wenn er nicht im Stehen betet. Grundlage für das Hadith von Imran ibn Husayn radiallahu anhu, wo der Prophet sagt, salli qa'iman fa'illam tastata' fa'qa'idan fa'illam tastata' fa'ala jam. Das heißt, bete im Stehen. Solltest du nicht können, dann betest du im Sitzen. Und wenn du auch nicht kannst, dann betest du im Liegen, wie der Autor gesagt hat, rahimahullah. Und man betet im Liegen, das heißt, indem man auf der rechten Seite sich hinlegt mit dem Gesicht in Richtung Qibla. Sollte das nicht möglich sein, dann macht man es auf der linken Seite in Richtung Qibla, mit dem Gesicht in Richtung Qibla, wie beim, wenn man den Toten begräbt. Und sollte das auch nicht möglich sein, dann macht man es auf dem Rücken. Und auf dem Rücken hat manche Gelehrte gesagt, dass man seinen Oberkörper leicht anhebt und damit man eben die Qibla anpeilt. Denn grundsätzlich muss man sich in Richtung Qibla wenden. Na. Jemanden, der ein freiwilliges Gebet Nafile verrichten will. Er darf es auf einem Reittier oder ähnlichem beten und wenn er möchte, kann er im Sitzen beten. Die Verbeugung Ruku und die Niederwerfung Sujud macht er, indem er seinen Oberkörper nach unten neigt. Auf diese Weise verfährt auch eine kranke Person. Dabei soll die Neigung für die Niederwerfung tiefer sein als die Neigung für die Verbeugung. Es ist für denjenigen, der sitzend betet, nicht erlaubt, auf etwas auf den Boden zu stellen und sich darauf niederzuwerfen. Er soll, wie erwähnt, nur seinen Oberkörper tiefer für die Niederwerfung als für die Verbeugung neigen, wenn er den Boden nicht mit seinen Stirn berühren kann. Na, hier ist wahrscheinlich gemeint, dass manche Leute, wenn sie im Sitzen beten, damit sie ihr Gesicht und ihre Hände auf etwas abstützen, was machen sie? Sie machen zum Beispiel einen Tisch davor und machen da drauf Sujud oder ihn. Das alles lassen wir weg, weil der Prophet ﷺ hat das nicht erwähnt. Und dann ist das wie eine Art Hinzufügung bzw. Korrektur dessen, was der Prophet gesagt hat. Und der Prophet ﷺ braucht niemanden, der ihn berichtigt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist für diejenigen, der sitzend betet, nicht erlaubt, etwas auszusprechen. Das Gebet auf dem Schiff und im Flugzeug. Es ist erlaubt, das Tischgebet sowohl auf dem Schiff als auch, im Flugzeug zu verrichten. Es ist zulässig, auf dem Schiff und im Flugzeug im Sitzen zu beten, wenn man befürchtet, dass man sonst während des Stehens hinfallen würde. Wenn jemand alt oder körperlich schwach ist und nicht selbstständig stehen kann, darf er sich während des Stehens auf eine Säule oder einen Stock stützen. Im Gebet zwischen Stehen und Sitzen kombinieren. Na. Der letzte, 10. Punkt, wenn jemand alt oder körperlich schwach ist, darf er sich während des Stehens auf eine Säule oder einen Stock stützen. Das ist aufgebaut auf der Regel, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Das heißt, wenn eine Pflicht nur dann erfüllt werden kann, wenn man etwas Bestimmtes tut, dann ist diese bestimmte Sache, die man machen muss, um die Pflicht zu erfüllen, ebenfalls Pflicht. Okay? Ein Beispiel dafür ist in diesem Fall, das Stehen im Salah ist eine Pflicht. Sogar ein Rukn, nicht nur ein Wajib. Wenn du nur stehen kannst, indem du dich auf etwas abstützt, dann ist das sich abstützen ebenfalls Pflicht, genauso wie das Stehen. Weil das ist ein Mittel zum Zweck. Und genauso ein anderes Beispiel ist der Wudu. Wenn du kein Wudu hast und du willst ein Fardgebet verrichten, dann musst du Wudu machen. Dann ist dieses Wudu für dich Fard. Weil sonst wird dein Salah nicht gültig sein. Und andersrum, wenn du ein Salah verrichten möchtest, das freiwillig ist, dann dieses freiwillige Salah ist freiwillig, also ist auch der Weg dorthin freiwillig. Also ist auch der Wudu für dieses Salah freiwillig im Sinne von, du musst ja nicht beten. Aber es ist trotzdem Voraussetzung dafür. Das ist die Regel, die dieser Sache zugrunde liegt. Diesem widerspricht nicht, dass in der Sunna überliefert worden ist, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er einmal sah, wie in der Moschee ein Seil befestigt worden ist. Und dann fragte er nach diesem Seil, dann sagte man ihm, dass eine seiner Frauen oder eine seiner Töchter sich bei diesem Seil abstützt im freiwilligen Nachtgebet. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass man dieses Seil wegmacht und beseitigt. Warum widerspricht das dieser Sache hier nicht? Weil hier geht es um das freiwillige Gebet. Beim freiwilligen Gebet brauchst du dich gar nicht stützen, sondern du darfst dich hinsetzen. Und du sollst ja bei den freiwilligen Gebeten nicht so viel machen, dass du davon überdrossig wirst. Also irgendwann wird das für dich zu viel. Wenn das bei dir der Fall ist, dann lass lieber weg. Weil nicht, dass du das Gebet dann ganz unterlässt. Weil manche Leute, oder wir alle kennen das, im Ramadan, wir sind alle dabei, wenn es um das Tarawih-Gebet geht. Wir können das beten. Aber wenn Ramadan vorbei ist, das war's. Es wäre besser, wenn man regelmäßig, wenn es nur 3 Raka'at sind, das Jahr betet, als immer nur ein bisschen. Okay, Ramadan ist ein spezieller Fall, kann man mal weglassen. Aber allgemein ist es besser, wenig, aber dauerhaft, als viel und dann unterbrochen. Mal betet man nicht und so weiter und so fort. Na. Im Gebet zwischen Stehen und Sitzen kombinieren. Es ist erlaubt, in den nächtlichen freiwilligen Gebeten, Qiyamul Layl, im Stehen und auch im Sitzen zu beten oder beides Stehen und Sitzen miteinander zu kombinieren, ohne Hilfe einen Entschuldigungsgrund zu haben. So, weil es ja freiwillig ist. Qiyam ist ja freiwillig im freiwilligen Gebet, deswegen muss ich keinen Entschuldigungsgrund haben, mich hinzusetzen. Folglich kann ein Muslim im Sitzen beten und den Koran rezitieren. Kurz vor der Verbeugung Rukur steht er auf und rezitiert die letzten Verse für diese Gebetseinheit im Stehen. Daraufhin vollzieht er die Verbeugung und die Niederwerfung. Auf gleiche Weise verfährt er auch in der zweiten Gebetseinheit Raka'a. Der Gelehrte hat ja hier die Beweise alle weggelassen. Deswegen kann man ihm nicht sagen, er wusste der Beweis dafür. Nein, die Beweise dafür sind seine ausführlichen Versionen dieses Buches. Rahimahullah. Wer im Sitzen betet, sollte mit überkreuzten Beinen im Schneidersitz sitzen oder in irgendeiner Sitzart, die er bequem findet. Na, das ist aufgebaut auf eine Überlieferung über den Propheten alayhi salatu wassalam, in dem es heißt, dass er Mutarabbi' saß. Das Mutarabbi' ist eben im Schneidersitz oder überkreuzten Sitzen, das heißt ja. Diese Form des Sitzens ist in einem Hadith überliefert, der umstritten ist. Deswegen die Gelehrten, die der Ansicht des Authentischen sagen, man sitzt, wenn man freiwillig betet und sich hinsetzt, sitzt man im Schneidersitz. Und diejenigen Gelehrten, die nicht der Meinung des Authentischen sind, die sagen, man setzt sich in der Iftirash-Form hin. Iftirash-Form ist die Form, die wir auch in der Regel zwischen den zwei Sajdes uns normal hinsetzen, also auf unser linkes Bein und den rechten Fuß aufrecht machen mit den Zehen Richtung Qibla. Diese Iftirash-Form bevorzugen dann die Gelehrten, die sagen, dass dieser Hadith für sie keine Grundlage darstellt. Ja. Das Gebet mit Schuhen verrichten. Es ist erlaubt, barfüßig zu beten und es ist genauso erlaubt, mit Schuhen zu beten. Am besten ist es, manchmal barfüßig und manchmal mit Schuhen zu beten. Es kommt darauf an, was im Moment für die jeweilige Person einfacher ist. So soll jemand, der barfüßig ist, sich keine Mühe machen, die Schuhe extra für das Gebet auszuziehen. Und jemand, der gerade Schuhe trägt, soll sie nicht extra für das Gebet ausziehen, es sei denn, es gibt Umstände, die dagegen sprechen. Na, die Umstände, die dafür oder dagegen sprechen, sind natürlich vielfältig. Aber erst einmal Grundlage dafür, dass man in Schuhen beten darf, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, wo er berichtet, dass der Prophet alaihi sallallahu alaihi wasallam eines Tages vorgebetet hat. Und dann während des Salah hat er seine beiden Schuhe ausgezogen und links von sich hingestellt. Als die Sahaba radiallahu ta'ala anhu das gesehen haben, haben sie ihm nachgemacht und alle haben ihre Schuhe ausgezogen und weggelegt. Daraufhin hat der Prophet nach dem Gebet die Leute gefragt, warum habt ihr das gemacht? Sie sagten, weil du es gemacht hast, haben wir dir nachgemacht. Da hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, was mich angeht, so kam der Engel Gabriel zu mir und hat mir mitgeteilt, dass sich Unreinheit befindet an meinen Schuhen. Aus diesem Hadith entnehmen wir deutlich, dass der Prophet a.s. mit Schuhen angefangen hat zu beten und dass das Gebet deswegen so in Ordnung sein muss. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, wir entnehmen daraus, dass wenn jemand ein Gebet beginnt und nicht bemerkt hat, dass an ihm Najasa ist, dass an ihm eine gesetzlich betrachtete Unreinheit sich befindet, dass er in diesem Fall sein Salat ist gültig, solange er nicht davon Bescheid weiß, sondern er sich nicht dessen bewusst ist. Sobald er es weiß oder sich dessen wieder bewusst wird, weil er es vergessen hatte zwischenzeitig, beseitigt er die Najasa, sofern er kann. Wie in diesem Fall, die Schuhe kannst du ausziehen, das ist eine Bewegung innerhalb des Salat zugunsten des Gebetes. Und das ist in Ordnung. Eine Bewegung innerhalb des Salah zugunsten des Gebetes. Denn wenn du das nicht machst, dann wird dein Gebet ungültig. Und das ist die Grundlage für diesen Hadith. Aber die Frage ist jetzt grundsätzlich, was soll man machen? Ach, Allah Azza wa Jal hat dir das Leben einfach gemacht. Er hat dir gesagt, du darfst mit Schuhen beten, du darfst ohne Schuhe beten. Deswegen betest du in dem Zustand, in dem du dich gerade befindest. Hast du gerade Schuhe an? Betest du mit Schuhen? Hast du keine Schuhe an? Betest du mit Schuhen? Warum willst du extra Schuhe anziehen oder extra Schuhe ausziehen? Wenn du das machst, brauchst du eine Grundlage. Also wenn ich sage, ich bete lieber mit Schuhen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dann brauche ich diesen Hadith, was er gesagt hat. Habe ich aber nicht. Es sei denn, es gibt einen Grund. Und zwar, man möchte, es gibt einen Hadith natürlich diesbezüglich, weil es hier geht um zur Unterscheidung. Weil es hier geht um die Unterscheidung von Andersgläubigen. Und deswegen, wenn es einen Anlass gibt, Schuhe anzuhaben oder umgekehrt Schuhe auszuziehen, dann macht es Sinn, dass man danach handelt. Beispiel, man möchte den Leuten zeigen, dass man in Schuhen beten darf, weil die Leute das nicht wissen und weil man Vorbild ist. Und die Leute dadurch dann lernen, dass es erlaubt ist, gemäß der Sunna des Propheten, und man macht es, dann ist es ein guter Beweggrund. Umgekehrt, wenn man befürchtet, dass es zu einem Konflikt kommt, weil unter Leuten ist, die der Ansicht sind, dass man nicht mit Schuhen beten darf, dann versucht man diesen Konflikt natürlich zu vermeiden. Was macht keinen Sinn, dass man maximal eine Sunna umsetzt, um dadurch einen Streit zu verursachen. Das ist der zweite Fall. Wie gesagt, die Gründe, warum man es macht oder nicht macht, sind vielfältig. Aber natürlich, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, jetzt ab dem Dhuhr-Gebet hier in der Moschee mit Schuhen zu beten. Das ist hier, wir haben gesagt, es ist keine Sunna des Gebetes an sich. Und ich habe auch bis jetzt nicht gesehen, dass ein Fiqh-Gelehrter gesagt hat, zu den Sunna-Teilen des Salah gehört, dass man mit Schuhen betet. Und zweitens, selbst wenn es wäre, du machst dadurch etwas kaputt. Du machst dadurch einen Schaden, verursachst einen Schaden. Und wenn du etwas Gutes machen willst, etwas freiwillig Gutes machen willst, und du dadurch gleichzeitig einen Schaden verursachst, was hat Vorrang? Den Schaden zu beseitigen, also den Schaden zu vermeiden, und dadurch macht man diese freiwillige Sunna nicht, oder man macht die freiwillige Sunna und verursacht dadurch einen Schaden. Die Ulama sagen, zweifellos ist das Unterlassen der Sunna und das Beseitigen oder dafür zu sorgen, dass der Schaden gar nicht erst entsteht, hat Vorrang gegenüber der Umsetzung der Sunna, wenn man gleichzeitig dadurch einen Schaden verursacht. Und das auf Arabisch die Regel: Dar'ul Mafsada awla min Jalbil Maslaha. Ja? Deswegen in diesem Fall betet natürlich niemand mit seinen Straßenschuhen in einer Moschee, die mit Teppichen ausgelegt ist. Ja. Wenn man seine Schuhe auszieht, soll man sie nicht auf die rechte Seite legen, sondern nur auf die linke Seite, falls dort niemand betet. Andernfalls sollte man sie zwischen seine Füße niederlegen. Die Aufforderung, dies zu tun, wurde in einem authentischen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert. Das Gebet auf dem Podest Minbar. Der Gebetsleiter Imam darf auf einem hohen Platz, wie zum Beispiel dem Podest Minbar, beten, um den Leuten das Gebet beizubringen. So steht der Imam auf dem Podest, eröffnet das Gebet durch das Sprechen von Allahu Akbar, rezitiert Koranverse und vollzieht die Verbeugung und richtet sich wieder auf. Während er noch auf diesem Platz steht, dann geht er rückwärts die Treppe hinunter, damit er die Niederwerfung Sujud auf dem Boden nahe an der ersten Treppenstufe des Podests vollziehen kann. Schließlich steigt er nach der Niederwerfung wieder auf das Podest und tut in der zweiten Gebetseinheit Raka'a das Gleiche, was er zuvor in der ersten getan hat. Das darf der Lehrer darf manchmal Dinge machen, die andere nicht tun, wie zum Beispiel, was hier beschrieben worden ist, ohne jetzt darauf viel einzugehen, geht es darum, dass normalerweise beten wir alle das gewöhnliche Gebet auf der gleichen Ebene. Aber wenn zum Beispiel es Leute gibt, die nicht wissen, wie man betet, und dann macht es Sinn, zum Beispiel, dass der Imam vorbetet auf einer erhöhten Stelle und dann macht er das, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, und hat dann auf der zweiten Stufe zum Beispiel gebetet oder dritten Stufe gebetet und hat dann den Qiyam in Richtung Qibla gemacht, den Ruku' in Richtung Qibla, das Hocherheben vom, nach dem Qiyam Richtung Qibla, Rafa' min al-Ruku'. Und wenn er dann zum Sujud runtergehen wollte, machte er drei Schritte nach hinten, um dann seinen Kopf dort anzusetzen, wo die erste Stufe des Minbar beginnt und so weiter und so fort. Gemeint ist eben, dass in bestimmten Situationen Dinge erlaubt sind, der aufgrund des bestehenden Bedarfs, die nicht gemacht werden, wenn dieser Bedarf nicht mehr besteht. Genau das Gleiche gilt, der Prophet a.s.w. hat manchmal seine Stimme erhoben, auch wenn es ein leises Gebet war. Warum? Damit die Leute wissen, dass er sallallahu alaihi wasallam Koran liest, damit die Leute wissen, dass sie auch Koran lesen sollen. Und das darf ein Lehrer machen als Vorbild, um den Leuten etwas beizubringen, nicht zur Gewohnheit, sondern damit er es ihnen beibringt. Das Gebet, die Pflicht vor einem schützenden Gegenstand zu beten und nahe vor ihm zu stehen. Es ist Pflicht, vor einem schützenden Gegenstand zu beten. Erstmal, dieses Thema gilt nur für den Imam und den Ma'mum. Es gilt nur für den Imam in der Gebetsgemeinschaft, der Vorbeter und den Ma'mum, der hinter einem Imam betet. Wir reden also nicht vom Munfarid. Der Munfarid ist derjenige, der alleine betet. Das ist als Voraussetzung, wenn man diesen Abschnitt richtig versteht. Es geht nicht um den Munfarid, der alleine, Entschuldigung, es geht nicht um, war umgekehrt, Entschuldigung. Es geht hier um den Imam und es geht hier um den Munfarid, der alleine betet. Und es geht nicht um den Ma'mum. Es geht nicht hier um denjenigen, der hinter einem Imam betet. Es geht nicht hier um denjenigen, der hinter einem Imam betet. Nein. Dabei gibt es keinen Unterschied, ob man in der Moschee oder anderswo betet und auch nicht. Und auch nicht, ob die Moschee groß oder klein ist. Denn der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist allgemeingültig. Bete nur, wenn du einen schützenden Gegenstand vor dir hast und lasse niemanden direkt vor dir vorbeigehen. Wenn er, der Vorbeigehende, sich trotzdem weigert, stehen zu bleiben, obwohl du ihn daran gehindert hast, dann bekämpfe ihn. Denn bei ihm ist der ständige Begleiter, das heißt der Satan. Es ist Pflicht, nahe beim schützenden Gegenstand zu stehen, weil der Prophet... Ja, erstmal, die Sutra kommt vom Begriff Satara. Satara heißt zudecken oder bedecken. Und gemeint ist, wie gesagt, dass du etwas machst zwischen dir und deiner Qibla, das aufstellst oder dich irgendwo hin bewegst, dass zwischen dir und der Qibla sich etwas befindet, damit niemand aus Versehen vor dir läuft, während du dich in deinem Salah befindest. Das nennt man Sutra. Und diese Sutra kann ein Stuhl sein, kann ein Brett sein, kann ein Mensch sein, der sitzt und so weiter und so fort. Das heißt, es geht einfach um etwas, was man deutlich sehen kann, damit du etwas, was jemand anderes daran deutlich erkennen kann, dass du am Beten bist, damit er nicht eben an dir vorbeiläuft. Das ist mit Sutra gemeint. Die Sutra heißt es in einer Überlieferung, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutra. Das bete nur, wenn du in eine Richtung einer Sutra betest. Und daraus hat manche Ulama entnommen, dass das Beten Richtung einer Sutra eine Pflicht ist. Nicht eine Pflicht des Salah. Also nicht, dass man denkt, wenn man diese Pflicht verletzt, dann muss man dann am Ende zwei Sajda machen oder so. Das hat mit dem Salah nichts zu tun. Es ist eine Pflicht für das Salah und nicht eine Pflicht des Salah. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, die Mehrheit der Ulama sind der Ansicht, dass die Sutra eine Sunna ist, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und nicht verpflichtend ist. Und das ist auch inshallah ta'ala die stärkere Ansicht, denn insgesamt, es gibt zwar diese Anordnung des Propheten alaihi sallam, aber wir wissen aus Usul, aus dem Fach Usul al-Fiqh, dass die Anordnung des Propheten alaihi sallam ist grundsätzlich wie zu verstehen, als Pflicht oder als freiwillig? Als Pflicht. Wer hat es gesagt? Hand hoch. Okay. Seid ihr alle der Mann? Nein, das ist nur aus, es gibt einen Beweis für Pflicht. Okay. Warum? Also ist immer sehr schön, dass wir zwei verschiedene Aussagen haben, die übrigens von Gelehrten tatsächlich vertreten werden. Und hier haben wir Deswegen, wenn du hörst, dass der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, bete nur, wenn du in eine Richtung einer Sutra betest. Und der eine sagt, grundsätzlich verstehe ich das als Pflicht. Und der andere sagt, grundsätzlich verstehe ich das als Sunna. Dann brauchst du jetzt, wenn du, ist die Diskussion nicht mehr, befindet sich nicht mehr im Fiqh, sondern im Usul al-Fiqh. Weil ich habe ihn gefragt, warum? Seht ihr? Und diese Thematik ist sehr schön, weil jetzt haben wir einen Grund kennengelernt, warum es zu Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama kommt. Und wir haben gelernt, dass wenn wir uns manchmal uneinig sind, dürfen wir gar nicht mehr in diesem Fachgebiet weiterreden. Weil es bringt nichts. Für unser Fach Fiqh, ja, wir sehen den Hadith, la tusalli illa ila sutra, wie es bei Ibn Khuzaymah, rahimahullah, Ibn Hibban überliefert worden ist. Und sie beide sagten es sahih. Das heißt, die Diskussion ist jetzt nicht mehr der Beweis, sondern die Diskussion ist jetzt, wie man den Beweis zu verstehen hat. Okay? Und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, näher, was willst du sagen? Mit Besprachen? Ja. Das ist ein Amr auf jeden Fall. Ja. Natürlich geht es da. Ja. Aber die Frage ist ja gerade, ein Amr, ist er grundsätzlich Pflicht oder nicht? Das ist die Frage. Eine Aufforderung des Propheten, ein Imperativ. Musst du das machen oder freiwillig? Sollst du es machen? Das ist die Frage. Ja. Die meisten Ulama haben natürlich gesagt, dass es grundsätzlich verpflichtend ist. Aber die Regel lautet, es ist verpflichtend grundsätzlich, sofern es keinen Beweis gibt, der dagegen spricht. Und in diesem Fall haben wir einen Beweis, der dagegen spricht. Deswegen sagen die meisten Ulama, der vier Rechtsschulen sagen alle, dass es eine Sunna ist und keine Pflicht ist. Denn Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal in Mina gebetet hat, ila ghayri jidar, er betete und vor ihm war keine Wand, sagt er, sallallahu radiallahu ta'ala anhu. Und dieser Ausdruck ila ghayri jidar bedeutet, dass er in keine Richtung Sutra gebetet hat. Weil manche Gelehrte haben eingewandt, haben gesagt, er hat nicht in Richtung einer Wand gebetet, deswegen könnte es sein, er hat in Richtung eines Stockes gebetet. Aber das ist nicht damit gemeint. Also jeder, der den Hadith liest, weiß, dass, stell dir mal vor, Ibn Abbas, also ich finde, er hätte mich ein bisschen reingelegt, wenn er mir gesagt hat, er hat nicht in Richtung Wand gebetet, aber er hat für sich einen Kamel aufgestellt. Dann sag mir doch, verstehst du? Deswegen, richtigerweise, dieser Hadith ist ein Sarif, nennt man Sarif, das heißt, ein Beweis, der dafür spricht, dass diese Anordnung nicht Pflicht ist, sondern die Anordnung eine empfehlenden Charakter hat. Sie hat keinen verpflichtenden Charakter, sondern einen empfehlenden Charakter. Ja. Ja. Und es ist Pflicht, nahe beim schützenden Gegenstand zu stehen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies befahl. Taban, wenn wir schon gesagt haben, dass die Sutra an sich keine Pflicht ist, natürlich ist auch keine Pflicht, logischerweise, aber es ist eine freiwillige Sache. Weil nahe ist relativ. Gemeint ist nicht, dass man daran klebt, wenn man Sujud macht, dass der Kopf direkt dran klebt. Nein, man lässt einen gewissen Abstand dazwischen, wie es heißt, damit ein kleines Schaf dabei sich laufen könnte. Aber auf der anderen Seite soll man auch nicht die Sutra am Ende der Moschee, also ich könnte auch jetzt hier beten und die Sutra da vorne betrachten als meine Wand 10 Meter weiter. Okay? Das ist mit Sicherheit zu weit. Weil es geht ja um den Sinn, dass niemand vor dir läuft. Zwischen der Stelle, auf die sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam niederwarf und der Wand, wo der er betete, war ungefähr so viel Platz, dass ein Schaf hätte durchlaufen können. Wer diese Entfernung einhält, hat die Pflicht erfüllt, sich einem schützenden Gegenstand zu nähern. Wie hoch der schützende Gegenstand sein muss. Der schützende Gegenstand muss ungefähr so hoch wie eine oder zwei gespreizte Handspannen über dem Boden sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand von euch etwas vor sich hinstellt, was so hoch wie der Stab am Ende eines Kamelsattels ist, so soll er beten und sich nicht darum kümmern, wer hinter diesem Gegenstand vorbeigeht. Na, also erstmal, was die Höhe des Gegenstandes angeht, es geht jetzt darum, logisch gesehen, wir haben ja gesagt, die Sutra ist eine Sunna des Propheten, das heißt, wir sollen das unbedingt einhalten. Praktisch gesehen, was wir sehen, manche Leute, sie betreten die Moschee und stellen sich inmitten des Raumes hin und beten zwei Rakat. Sagen wir, warum gehst du nicht nach vorne, ein bisschen an die Seite, an den Rand, stellst einen Stuhl vor dich auf, dann wird die Sunna des Propheten sagst du ja umsetzen. Weil der Muslim sollte sich daran gewöhnen, diese Sunna umzusetzen. Und nicht, weil er gelernt hat, dass es Sunna ist, weil nicht Wajib ist, dass es weglässt. Nein. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, natürlich, wenn du eine Sutra vor dir haben musst, soll es jemand auch sehen können. Das heißt also, stell dir mal vor, du legst auf den Boden ein Tuch. Dann ist es so flach, dass es natürlich übersehen wird. Deswegen soll es eine gewisse Höhe haben. Und der Prophet a.s. redet hier, weil hier steht der Stab am Ende eines Kamels. Gemeint ist die Rückenlehne. Die Rückenlehne am Ende des Kamelsattels. Und diese soll eine Elle oder zwei Ellen groß sein. Das heißt, barakallahu fikum, wenn man das zur Verfügung hat, ist gut. Aber wenn man das nicht zur Verfügung hat, das heißt nicht, dass du es weglässt. Das heißt also angenommen, ich habe eine Möglichkeit, einen Stuhl vor mich aufzustellen. Ein Stuhl in der Regel ist hoch genug. Dann mache ich das. Wenn ich aber keinen Stuhl habe und ich habe nur zum Beispiel diesen Koranhalter. Wir alle kennen diesen Koranhalter, wo man den Mushaf drauflegt. Dieser Koranhalter, da könnte sein, wenn wir von zwei Ellen ausgehen, ist auf jeden Fall zu klein. Und bei einer Elle wird es schon knapp. Dann benutze ich ihn trotzdem. Warum? Weil ich mache das, was mir zur Verfügung steht. Genauso gibt es eine Überlieferung, dass wenn man keine Sutra hat, dann soll man eine Linie malen. Du meinst natürlich nicht, dass du jetzt im Teppich hier bitte deinen Stift rausholst und eine Linie malst, sondern wenn du zum Beispiel in der Wüste bist und Sand oder aus Erdboden und du willst beten, hast du zwei Möglichkeiten. Du machst gar nichts, weil du keine Sutra hast. Ja? Dann legst du gar nichts hin, du betest einfach. Oder du machst eine Linie, damit wenn jemand kommt, wenigstens sieht die Linie und damit er nicht vor dir läuft. Oder damit er weiß, hinter der Linie darf ich laufen und störe dich den Betenden nicht. Weil der Sinn der Sutra ist ja, dass man hinter der Sutra dann laufen darf, logischerweise. So, darüber gibt es eine Überlieferung, die daif ist, aber trotzdem inhaltlich sind die in Ordnung. Weil du machst das, was dir zur Verfügung steht. Du hast keine Sutra, die eine Elle ist, zwei Ellen ist, du machst eine halbe Elle. Hast du keine halbe Elle, machst du wenigstens irgendwas. Und wenn das nur deine Kopfbedeckung ist, beim Mann, wie zum Beispiel manchen arabischen Männer, sie haben Kopfbedeckungen, die Männer, dann benutzt du dicker das hin, damit die Leute wissen, Achi, wenn du laufen willst, bitte dahinter laufen und störe mich nicht dabei. Deswegen, das gehört zur Thematik, auch wenn die Überlieferung manchmal daif ist, was den Strich angeht, trotzdem stimmt sie mit den Grundregeln überein. Ich mache das, was ich kann. Und deswegen handelt man trotzdem nach diesem Inhalt, auch wenn diese Überlieferung dem Propheten nicht zuzuschreiben ist. Man soll direkt vor dem Gegenstand stehen, denn das ist die offizielle Bedeutung der Aufforderung des Propheten. Offensichtlich. Die offensichtliche Bedeutung der Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor einer Sutra zu beten. Rechts oder links von der Sutra auszuweichen, sodass man nicht direkt vor ihr steht, ist etwas, das keine authentische Überlieferung in der Sunna hat. Na, hier geht es um eine Überlieferung, in dem es heißt, dass man die Sutra etwas nach links und etwas nach rechts macht. Die Überlieferung ist nicht authentisch, deswegen soll man sich nicht darauf berufen. Aber wenn du jemanden siehst, der das trotzdem macht, weil er entweder der Ansicht folgt, dass die Überlieferung authentisch ist, oder weil er sagt, Achi, ich möchte mich unterscheiden von den Götzendienern, dann sollst du ihn nicht angreifen deswegen und sagst ihm, Jazakallah. Das war's. Es ist erlaubt, vor einem im Boden steckenden Stock oder ähnlichem zu beten, sowie vor einem Baum oder eine Pflanze vor seiner im Bett. Vor seiner im Bett liegenden Ehefrau, wenn sie zugedeckt und unter ihrer Decke ist, und vor einem Reittier, auch wenn es ein Kamel ist. Das strenge Verbot, vor Gräbern zu beten. Es ist auf keinen Fall erlaubt, Entschuldigung. Es ist auf keinen Fall erlaubt,